in die Kurven, fangen wir an zu toben. Alkoholisiert singen wir unsere Lieder. Deutschland, Deutschland, immer wieder. Die Soko wollen am nächsten lachen und es wird ohne Ende krachen. Schweden, hier sind wir. Unsere Gegner spüren, alle unsere Dritte, alle sollen's wissen, es wäre doch.